Okay, we're going to hear a testimony in a few minutes from someone. In ein paar Minuten werden wir auch ein Zeugnis hören. About having a quiet time. Und dieses Zeugnis wird darüber gehen, was bedeutet, eine stille Zeit zu haben. I decided in my life, in my personal life. Ich habe mich entschieden in meinem persönlichen Leben. By the grace of God. Durch die Gnade Gottes. That I would pray an hour, at least an hour every day for the rest of my life. Dass für den Rest meines Lebens zumindest eine Stunde einfach mit Gebet verbringe. That time is not a stressful time. Und diese Zeit ist keine Zeit, die mich irgendwie stresst. It's my favorite time of the day. Es ist meine Lieblingszeit am Tag. And every time I sit down, I am home. Und jedes Mal, wenn ich mich da einfach niedersetze, ich bin einfach wirklich zu Hause. And I take a deep breath and I say, Lord, I made it. Ich hole einfach tief Luft und sage, Herr, ich habe es wieder geschafft. I put some beautiful music on. Ich mache schöne Musik an. Sometimes I put some opera on. Manchmal Opernmusik, also klassische Musik. Some instrumental music. Manchmal Instrumentalmusik. Sometimes some Jewish music. Manchmal jüdische Musik. I switch it around. Und so wechsle ich das immer ab. And I start to write first thing in my journal. First I put the day on. Und fange ich an und zuerst mal schreibe ich das Datum für den Tag. Well, not the date, but the day. It's day. Today's day 44. Tag 44. Of the rest of my life. Von dem Rest meines Lebens. Psalm 90, verse 12. Psalm 90, Vers 12. Moses told us to number our days. Okay, Mose hat uns gesagt, wir sollen unsere Tage zählen. Number our days so that we might present to God a heart of wisdom. Auf dass wir einmal dann Gott ein Herz voll Weisheit präsentieren können. I have about 11,000 more days until I'm 80 years old. Ich habe noch 11,000 Jahre, bis ich 80 bin. And I'm going to ask Gerald Schmidt to figure out exactly how many more days I have until I'm 80 years old. Und ich werde den Gerald Schmidt bitten, dass er mir genau ausrechnet, wie viele Tage ich dann noch habe, bis ich 80 Jahre bin. And I'm on day 44. Ich bin jetzt am Tag 44. On my way to 11,000. Auf diesem Weg hin zu dem Ziel 80. Second thing 11,000 Jahre. I want to believe God every day for divine appointments. Zweiter Punkt, ich möchte Gott jeden Tag für göttliche Verabredungen glauben. Day, vielleicht mögen es nicht jeden Tag passieren, aber ich möchte Gott dafür glauben, dass es passieren könnte. Ich habe mit dem Brian an dem Haus von dem Vater von Mary gearbeitet. Dann sah ich diesen Herrn, der an der Straße vorbeiging mit zwei Hunden. So I ran across the street and I said, hey, what's it like to have two dogs? Ich bin rübergegangen und habe gesagt, hey, wie ist das, wenn man zwei Hunde hat? I got one dog. What's it like to have two? Ich habe einen. Wie ist es mit zweien? So he was talking about it and then, und hat angefangen zu reden. He says, what do you do? Und er fragte mich, was machst du? And I said, well, I work with a really cool church. Also ich arbeite in einer super Gemeinde. Over in Austria. In Österreich. And I said, what religion are you? Was für eine Religion hast du? And he says, well, my mother's Pentecostal. Meine Mutter ist Pfingsterin. My father is Baptist. Mein Vater ist ein Baptist. But I have converted to Islam. Aber ich habe mich konvertiert zum Islam. And I knew exactly that that was a divine appointment. Ich habe genau gewusst, das war eine göttliche Verabredung. The answer to his mother and father's prayers. Die Antwort auf die Gebete von seinen Eltern und seinem Vater. I knew that I knew that I knew. Und ich wusste, dass ich wusste. Ich wusste ganz genau, dass ich zu diesem Mann sprechen sollte. And I said to him, I said, do you know that God loves you? Und ich fragte ihn, weißt du, dass Gott dich liebt? And he says, no, I do not know that. Und er sagte, nein, das weiß ich nicht. I don't think you can know that. Und ich glaube nicht, dass man das wissen kann. I said, let's go back to what we learned. Gehen wir mal zurück zu dem, was wir gelernt haben. Jesus is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus ist das Lamm Gottes, was ihn wegnimmt, die Sünde der Welt. I didn't have to tell him anything new. Ich brauchte ihm gar nichts Neues zu sagen. I just had to tell him it with authority. Ich musste ihm nur das, was er wusste, mit Autorität sagen. And he said, you know what turned me off about Christianity? Und er sagte mir, weißt du, was mich also wirklich völlig da vom Christentum abgebracht hat? Was all these people wishing each other Merry Christmas with liquor in their hands. Das waren all die Leute, die einander frohe Weihnachten gewünscht haben, dann aber irgendwie Alkoholiker in der Hand hatten. And then getting drunk. Und sich betrunken haben. He says, we don't do that in Islam. Nein, das machen wir nicht im Islam. And I said, I'm not like one of those people. Ich sagte, ich bin so nicht. I said, I'm a fervent believer in Jesus Christ. Ich bin ein glühender Gläubiger an Jesus Christus. A divine appointment. Eine göttliche Verabredung. We went down to the beach. Wir sind zum Strand gefahren. And we were ordering some to eat at one of those little stands. Und wir haben uns etwas zu essen bestellt bei so einer Bude. A couple guys speaking and you could see that they weren't Americans. Und da waren ein paar Leute, die sprachen so, unterhielten sich und man konnte sehen, dass sie nicht Amerikaner waren. I thought maybe this is a divine appointment. Ich habe mir gedacht, vielleicht ist das eine göttliche Verabredung. Where are you guys from? Ich fragte sie, wo kommt ihr her? From Slovakia. aus der Slowakei. I started speaking Slovak to him. Ich habe angefangen, mit ihnen Slowakisch zu sprechen. And then I said, hey, let me ask you a question. Und ich fragte sie, hey, kann ich euch eine Frage stellen? Where are you going to go when you die? Wo werdet ihr hingehen, wenn ihr sterbt? And we just shared Christ with them. Und wir haben Christus weitergegeben. You know, a very, very, very, very little moment in their life. So nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Moment in ihrem Leben. Can be a very, very, very important moment in their life. Doch kann das ein ganz, ganz, ganz wichtiger Moment in ihrem Leben sein. I don't do these things because I'm the pastor of the church. Ich mache das nicht deswegen, weil ich der Pastor der Gemeinde hier bin. I'm the pastor of the church because I do these things. Ich glaube, dass ich der Pastor dieser Gemeinde bin, weil ich diese Dinge tue. I do them in America. Ich mache sie in Amerika. I do them in places where I know I will never see these people again. Ich mache es an Orten, wo ich weiß, ich werde diese Leute wahrscheinlich nie wiedersehen. And if I went back to America tomorrow. Und wenn ich morgen vielleicht nach Amerika zurück würde. And never pastor another church again. Und nie wieder eine andere Gemeinde irgendwie leiten würde. I would still be praying. Würde ich immer noch beten. And I'd still be believing for divine appointments. Und ich würde immer noch glauben für göttliche Verabredungen. Because as we saw in that video, denn so wie wir es gesehen haben auf diesem Video, Jesus will return soon. Jesus wird bald wiederkehren. World events are moving quickly again. Die Weltereignisse, sie bewegen sich immer schneller. And we don't know when Jesus will come back. Und wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt. But I'm going to bring as many people as I can with me. Weil ich möchte so viele Menschen mit mir nehmen, wie nur möglich ist. Mary sat next to a Hebrew soldier on the way over. An Israeli soldier. Flug saß Mary neben einem israelischen Soldaten. He just got out of the army. Er ist gerade aus der Armee zurückgekehrt. And she turned to me and she said, I don't know how to start a conversation with this guy about Jesus. Und sie wendete sich mir zu und sagte, ich weiß nicht, was ich jetzt sagen soll. Ich möchte ein Gespräch mit ihm beginnen über Jesus. So I leaned over and I said, hey, can I ask you a question? Ich habe mich so rübergelehnt zu ihm und sagte, Entschuldigung, kann ich Ihnen eine Frage stellen? I have a dog. Ich habe einen Hund. And I would like to name, I'd like to get another dog and I'd like to name him. Ich möchte gerne noch einen zweiten Hund haben. Und es wäre schön, wenn ich irgendwie einen Namen für ihn finde. Maybe something Jewish. Vielleicht etwas Jüdisches. You got a good Jewish name for a dog? Hast du einen guten jüdischen Namen für einen I Hund? I said, because actually, something like Shaddai, you know? Shaddai habe ich mir so gedacht. Because a lot of people, I talk about God to a lot of people through my dog. Also ich spreche über Gott durch meinen Hund mit einer Menge Leuten. I talk about the Bible a lot with people. Ich spreche auch sehr viel über die Bibel. And I thought maybe Shaddai. You got a good name for a dog. Something about einen guten Namen haben für diesen Hund. And it says you just have to be a little crazy and a little bit nutty and you can get right in. Und dann hast du die Tür zu ihm gefunden. You just have to be a little bit bold. The time is short. Ein bisschen mit Freimut, weil die Zeit ist sehr kurz. Just say something crazy. Etwas Verrücktes just sagen. Get in the door. Dass du irgendwie in die Tür hineinkommst. Number three. Punkt 3. I have prayed on my knees every night. Ich habe gebetet auf meinen Knien jeden Abend. Since I was a little boy. Seit ich ein kleiner Junge war. And for a couple of years I stopped when I was in Bible college. Und für ein paar Jahre habe ich da irgendwie aufgehört mit, weil ich in der Bibelschule war. Because I thought it was too religious. Ich habe gedacht, naja, das ist zu religiös. And I thought, now I'm free from religion. I don't jetzt bin ich doch frei von der Religion. I don't pray on my knees anymore. Jetzt brauche ich nicht mehr auf die Knien zu beten. Until I came to Austria. Bis ich nach Österreich kam. And I needed to pray on my knees. Und ich musste auf meinen Knien beten. And I started again and I've been praying on my knees for the last 20 years. Und ich habe wieder angefangen und seitdem, jetzt seit 20 Jahren, bete ich immer auf meinen Knien. And when I go to sleep at night, I want to pray for the rest of my life for at least 10 people. Und wenn ich zu Bett gehe, möchte ich zumindest für den Rest meines Lebens für 10 Leute beten. I get on my knees and I want to thank God, give me 10 people to pray for before I lay down. Ich gehe auf meine Knie. Und sage, Gott, gib mir einfach 10 Leute, für die ich beten kann, bevor ich mich schlafen lege. We heard some testimony from Nastasi. Wir haben das Zeugnis gehört von Anastasia. Last week. Letzte Woche. I listened to all the messages. I typed them all out. Ich höre immer die Botschaften und ich schreibe sie mir auch genau auf. Ich tue sie austippen. In my computer. In meinem Computer. I was really blessed. Ich war sehr gesegnet. Gerd was talking about not hesitating. Der Gerd hat darüber gesprochen, nicht zu zögern, nicht zögerlich zu sein. But when God speaks, to obey. Wenn Gott spricht, gehorche ihm direkt. Even if we think God is speaking and we obey, that's okay. Und selbst wenn wir denken, dass Gott spricht und wir gehorchen, ist das auch okay. I talked to this person about Jesus, but it wasn't God. Oh, okay, I'm sorry, Lord. Ich habe mit dem Herrn über Jesus gesprochen, aber ich weiß gar nicht, ob das jetzt von Gott initiiert war. Entschuldigung. Lord, I prayed for them, but it wasn't you. I'm sorry. Ich habe für sie gebetet. Es war, glaube ich, nicht du, aber Entschuldigung. Oh Lord, I love that person and ich I thought it was Person. You. But oh, und ich weiß, Entschuldigung. I'm sorry. Tut mir it leid. Wasn't you. I picked up that child and I hugged them, but I thought it was you, but maybe it wasn't. Ich habe das Kind einfach aufgehoben Und ich dachte, das wärst du, aber das war's vielleicht nicht. If you think it is, just move. Wenn du denkst, es ist so, beweg dich einfach. And Anastasia talked, I like this, she said, Anastasia hat auch gesprochen über the greatest danger in Christianity is probably those who claim to believe in Christ. Die größte Gefahr in dem Christentum sind die, die für sich in Anspruch nehmen, an Christus zu glauben. But are no longer surprised or overwhelmed by Christ. Aber sind nicht mehr länger überrascht oder überwältigt von Christus. Rob was talking about, Rob hat gesprochen über not procrastinating. Dass man Dinge nicht hinzieht, dass man nichts verzögert. That our main battle is to stay highly motivated. Unser Haupt Ausrichtung im Kampf ist, dass wir einfach eine hohe Motivation uns erhalten. That we want to be highly motivated and work as a team. Ich möchte hochmotiviert sein und ich möchte als ein Team arbeiten. And be willing to suffer and work hard. Ich möchte auch bereit sein zu leiden, auch hart zu arbeiten. 1. Petrus 5:5. Young men. Gleicherweise ihr Jüngeren. Any young men here today? Raise your hand. Haben wir junge Männer hier? Okay, thanks. Dankeschön. Be submissive to those who are older. Seid den Älteren unterwürfig. No, I'm not old, but I'm older. Okay. Ich bin nicht alt, aber ich bin doch älter als ihr. All of you clothe yourselves with humility toward one another. Alle aber seid gegeneinander mit Demut fest umhüllt. Because God opposes the proud, but gives grace to the humble. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Now, Gerd was talking about the dam that Thomas prophesied. Gerd hat aufgenommen und hat über diesen Damm gesprochen, von dem der Thomas prophezeit hat. This picture of a dam holding back a blessing from God. Dieses Bild von einem Staudamm, der einfach den Segen Gottes aufstaut und ihn zurückhält. God opposes the proud, but gives grace to the humble. Gott widersteht den Stolzen, aber er gibt den Demütigen größere Gnade. Now the verse before that says that that humility is expressed toward each other. Und in dem Vers davor, da heißt, dass diese Demut untereinander ausgedrückt wird oder zum Tragen kommt. You can't be humble toward God and not humble toward each other. Du kannst nicht demütig vor Gott sein, aber nicht demütig gegeneinander. Humble yourselves therefore under God's mighty hand. So demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes. That he may lift you up in due time. Auf dass er euch erhöhe zur rechten Zeit. Cast all your anxiety on him because he cares for you. Indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Sometimes it seems that God is indifferent. Manchmal erscheint es so, als wenn Gott gleichgültig wäre. But he cares. Aber er kümmert sich sehr wohl. And oftentimes it seems that we care, but we're indifferent. Manchmal erscheint es so, dass wir irgendwie besorgt um Dinge werden, aber eigentlich sind wir gleichgültig. Next verse. Nächster Vers. Be self-controlled and alert. Seid nüchtern und wachsam. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Resist him. Dem widersteht standhaft. Standing firm in the faith. Standhaft im Glauben. Because you know that your brothers throughout the world are undergoing the same kind of sufferings. Da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich vollziehen an eurer Brüderschaft, die in der Welt ist. Vers 10. And the God of all grace, who called you to his eternal glory in Christ. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus. After you have suffered a little while, nachdem ihr eine kleine Weile gelitten habt, I love this part, will himself restore you and make you strong, firm and steadfast. Er selbst wird euch vollkommen machen, festigen, kräftigen und gründen. Vers 11. To him be the power forever and ever. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Being indifferent is one of the worst sins we can commit. Gleichgültig zu sein ist eines der schlimmsten Sünden, die wir nur begehen können. We've heard those verses in 2 Chronicles 7. Wir haben diese Verse gehört im 2. Chronik 7. If my people humble themselves and pray, wenn mein Volk sich demütigt und betet and turn from their sin, und sich von den Sünden abwendet, then I will heal their land. Dann werde ich ihr Land heilen. I will heal them. I'll ich werde bless them. Land heilen, ich werde sie segnen. Indifference is Gleichgültigkeit such a subtle kind of sin. Es ist so eine subtile, so eine unterschwellige Sünde, die so ganz leicht kommt. The sin of indifference says, die Sünde der Gleichgültigkeit sagt, it doesn't really matter to me either way. Spielt eigentlich keine Rolle, ob so oder so. I really have really no interest. Eigentlich interessiert es mich ja gar nicht. Eternity, glory. Ewigkeit, Herrlichkeit. Whatever. Naja, was soll's. Eternal reward. Ewige Belohnung. Meeting Jesus. Jesus treffen. Whatever. Naja. I can take it. I'll take it. I mean, I've got to take it. Ja, also ich muss es wahrscheinlich wohl nehmen. Also ich nehme es dann halt. And this very kind of carelessness. Und diese besondere Art von Sorglosigkeit. There's a verse in Matthew chapter 11. Es gibt einen Vers in Matthäus Kapitel 11. That I think we all need to keep in mind. Und ich glaube, wir müssen alle im Sinn behalten. It starts in verse 25. Beginnt in Vers 25. At that time Jesus said. Zu jeder Zeit begann Jesus und sprach. Watch this when Jesus praises his Father. Schaut einmal, wie Jesus seinen Vater preist. I praise you, Father. Ich preise dich, Vater. Lord of heaven and earth. Herr des Himmels und der Erde. Now watch this. Schaut mal. Because you have hidden these things from the wise and the clever. Dass du dies vor den Weisen und den Verständigen oder Cleveren verborgen hast. And revealed them to little children. Und es Unmündigen offenbart hast. Yes, Father. Ja, Vater. For this was your good pleasure. Denn so war es wohlgefällig vor dir. The reality that God hides things from us. Diese Realität, dass Dinge von Gott vor uns verborgen werden. And this need for us to humble ourselves. Und diese Notwendigkeit, dass wir uns demütigen. So that our eyes can be opened. Auf dass unsere Augen geöffnet werden können. This incredible prayer in Ephesians chapter 1. Dieses unglaubliche Gebet in Epheser Kapitel 1. That Paul prays that the eyes of our understanding would be opened. Dass Paulus betet, dass die Augen unserer Erkenntnis geöffnet werden. Enlightened. Dass sie erleuchtet werden. To who we are. Auf dass wir erkennen, wer and wir sind. To our inheritance in Christ. Und was für ein Erbe wir in Christus haben. This need to maintain humility before God. Einfach diese Notwendigkeit, dass wir Demut vor Gott uns erhalten. Because a proud person thinks he understands, but he doesn't know anything. Eine stolze Person denkt, dass sie versteht, aber eigentlich versteht sie gar nichts. It says in 2 Corinthians 4:4. Es heißt im 2. Korinther 4:4. That the God of this world has blinded the minds of those who believe not. Dass der Gott dieser Welt die Augen derer verblendet hat, die nicht glauben. Lest the glory of the light of the gospel shine in their hearts. Auf dass die Herrlichkeit des Lichtes des Evangeliums in ihren Herzen scheinen möge. God gives grace to the humble. Gott gibt den Demütigen Gnade. And that grace overpowers what the devil does in this world. Sie überwindet, ist eine stärkere Macht als das, was der Teufel in dieser Welt tut. He blinds the minds of people. Er verblendet die Sinne. You ever talk to people and you feel like you're talking to a wall? Habt ihr jemals erlebt, dass ihr einfach mit Menschen sprechen und denkt, das ist wie eine Wand hier? You witness to somebody and they can't get it. Du gibst ihnen Zeugnis und irgendwie kriegen sie es überhaupt nicht mit. Why? Warum? It's very possible that God is resisting them. Es ist sehr, sehr wohl möglich, dass Gott ihnen widersteht. They can't see because God resists the proud. Sie können es nicht sehen, weil Gott den Stolzen widersteht. And he gives grace to the humble. Aber den Demütigen Gnade gibt. Is it possible, ist das möglich, that without knowing it, dass ohne es zu wissen, we could be a little bit proud as a church? Dass wir vielleicht als Gemeinde doch irgendwie ein klein bisschen stolz sind? Have you ever said to somebody, hast du noch nie zu jemandem gesagt, you should come to my church. Du solltest in meine Gemeinde kommen. We have great music. Super Musik. And you begin to talk nicely about our church, but without realizing it, you kind of boast a little bit. Du sprichst da nett über die Gemeinde, aber irgendwie, ohne dass du das so direkt mitbekommst, irgendwo krümmst du dich darin we auch. All feel that this is the church God wants us to be in. Alle, die es wissen haben, dass das die Gemeinde ist, wo Gott uns haben möchte, wenn es denn so ist. Nastasi was saying that she wants to change the country. Nastasi hat gesagt, sie möchte, dass eine Veränderung einfach in diesem Land passiert. That's why I exist. Das ist deswegen, warum ich hier bin. Change will come through the local church. Diese Veränderung wird kommen durch die Ortsgemeinde. It will never come through an individual. nicht durch eine Einzelperson. It will come through the local churches together. Es wird durch die Ortsgemeinden vereint geschehen. It cannot come through one local church. Es kann nicht durch eine einzelne Gemeinde geschehen. But one local church can affect other local churches. Aber eine Ortsgemeinde kann andere Ortsgemeinden beeinflussen. I went all the way to California just to look at a few churches. Ich bin ganz nach Kalifornien rübergefahren, um mir verschiedene Gemeinden anzuschauen. And people told me about those churches. Und andere Leute haben mir ja von dieser Gemeinde erzählt. When you get there, you've got to visit this church. Wenn du einmal dort bist, du musst diese Gemeinde besuchen. And we sat there and we said, wow. Und wir saßen dort und tatsächlich, wow. I would give almost my right eye to have this in Austria. Als würde fast mein rechtes Auge geben, um etwas in Österreich zu haben. I don't want to say something like that. Ich möchte das nicht sagen. Nein. Okay, but I thought, wow, to have this would be unbelievable. So etwas zu haben hier, das wäre unglaublich. We can do it. Wir können es machen. It's not that complicated. Es ist nicht so kompliziert. There will be people coming to our church, maybe from Innsbruck or somewhere, and saying, "You just got to come to Vienna just to visit this church." Und vielleicht wird es Leute aus Innsbruck geben, die sagen, schau, du musst nach Wien gehen, einfach nur diese Gemeinde einmal sehen. You'll be inspired. Das ist eine Inspiration. And as we inspire each other, und so wie wir einander inspirieren, and we stand up as the body of Christ, und aufstehen als ein Leib, der Leib Christi, all of us, dann wird es sein, dass wir alle walking authentically with God, wenn wir denn alle wirklich authentisch vor Gott wandeln, we will start to change the country. Dann werden wir beginnen, das Land zu verändern. And it's not that unreachable. Und das ist nicht so unerreichbar oder unmöglich. I would really challenge you this summer. Ich möchte euch wirklich diesen Sommer dazu herausfordern. Make an appointment with God every day. Macht jeden Tag mit Gott diese Verabredung. Even if it's 10 minutes. Selbst wenn es nur 10 Minuten sind. My hour with God is never one hour. Meine Stunde mit Gott ist nie Once nur eine Stunde. Once in a while it's an hour because I've got to do something. Manchmal ist es nur eine Stunde, weil ich irgendetwas tun muss. But you know what I've realized? Wisst ihr, was ich da erlebt und erkannt I get habe? My hour in as early as I can. Ich werde meine Stunde so früh einplanen wie nur möglich. And if my day, the next day is really busy, und wenn mein Tag am nächsten Tag vielleicht sehr geschäftig ist, and I fear that it might be pushed out, und ich habe irgendwie Angst, dass es vielleicht aus dem Tag rausgedrängt wird auf meinem Zeitplan, I have my quiet time at midnight, dann habe ich meine stille Zeit einfach an Mitternacht. In the first hour of the day. Der ersten Stunde des Tages. So I make sure I will not miss it. Dass ich es einfach ganz klar mache, dass ich es nicht verpasse. And it's my favorite time of the day. Und es ist die liebste Zeit am Tag. It's interesting that Mary's father noticed it. Und es ist interessant, dass der Vater von der Mary, der hat das sofort bemerkt. And she said something to Mary about it in my life. Und er hat etwas zu Mary gesagt über mein Leben. My mother would get up and she thought we were sleeping. Meine Mutter, sie stand auf und dachte, wir würden schlafen. And she was real quiet. Sie war ganz still. And suddenly we would burst through the front door because we were in the lobby having quiet time at 6 in the morning. Und plötzlich kommst du rein in die Tür und sie dachte ja, wir hatten dort die stille Zeit. And then she took out a journal and said, "Rob, I also keep a journal." Und dann kam sie und sagt, schau mal hier, ich habe auch so einen Tagebuch. And then I came home and she was reading my journal. Und dann war ich zu Hause und dann hat sie bei mir drin and gelesen. And she says with her glasses, she says, "I can't read anything you write." Sie sagt mir, hat sie die Gläser auf und sagt so, ich kann gar nicht lesen, was du geschrieben said, hast. That's my journal. You don't read my journal. Das ist schön, das ist mein Tagebuch. Du liest nicht mein Tagebuch. Was ist das? Then we went to Walmart. Dann sind wir zum Walmart gegangen. And I had to get something, so my mother went through and she was sitting there. Dann sind wir zum Walmart gegangen und dann saß meine Mutter dort. And I came out and she was sitting with a lady. Und dann saß sie zusammen mit einer Dame. And she said, I just told that lady about Jesus. Ich habe dieser Dame gerade von Jesus erzählt, sagte sie. I said, Amen, Mom. This is the way we're going to live. Amen, Mutter. Das ist genauso, wie wir leben wollen. We are going to be sharing about Jesus until he returns. Wir werden Jesus weitergeben und von ihm erzählen, solange bis er wiederkommt. I called her last night. Gestern Abend habe ich sie angerufen. And she said, "Rob, I just want to say something." Und sie sagte, Robert, ich möchte etwas sagen. Jesus is coming soon. Jesus kommt bald. He is coming soon. Er kommt ganz bald. And it was so encouraging. Und es war so ermutigend. We want to see God do all these things in our church. Wir möchten, dass Gott all diese Dinge in unserer Gemeinde macht. It won't start until we are a humble church. Aber es wird nicht beginnen, bis wir nicht eine demütige Gemeinde sind. The question: Can you know that you are humble? Ich möchte diese Frage in den Raum werfen. Können wir wissen, ob wir demütig sind? Someone said this. Jemand sagte: Once you're humble, you're no longer humble. Wenn du demütig bist, look, let's say, once you know you're humble, you're no longer humble. Wenn du denkst oder weißt, dass du demütig bist, dann bist du nicht mehr länger demütig. I don't agree with that. Nein, ich stimme dem nicht zu. You can know that you're humble. Du kannst wissen, dass du demütig bist. The way you define humility. In der Art und Weise, wie du Demut definierst. If humility is defined like this. Wenn Demut so definiert wird. I am slowly becoming convinced. Ich werde ganz langsam davon überzeugt. That without Jesus I can do nothing. Dass ohne Jesus ich nichts tun kann. John 15:5. Johannes 15, Vers 5. I can't do anything. I spin my wheels. I can't do anything financially or relationally. Nothing without Jesus. Ich versuche da irgendwie die Zahnräder Bewegung zu halten, aber eigentlich kann ich nichts tun ohne Jesus. Es geht nicht. That's humility. Das ist Demut. Dependence on God. Eine völlige Abhängigkeit How von Gott. Dependent are we as a church on the Lord? Wie abhängig sind wir als Gemeinde von Gott? Can he bring us through a difficult time? Kann er uns durch eine schwierige Zeit führen? And we look to him. Und wir schauen auf ihn. Rather than critiquing each other. Wir schauen auf ihn anstatt uns gegenseitig zu kritisieren. Let's hear a testimony right now from Trixie. Hören wir uns ein Zeugnis an von der Trixie. About her quiet time with the Lord. Über ihre stille Zeit mit dem Herrn. Let's give her a hand, Trixie. Hallo, ich möchte nur kurz mein Zeugnis geben über die Zeit mit Gott und wie Gott mich dadurch gesegnet hat, dass ich wirklich täglich mit ihm Zeit verbringen darf. I would like to tell you about my time with God that I have with him each day and how he's blessed me through it. Also es war vor 4 Wochen, Pastor Rob hat über Zeit mit Gott gepredigt und dass wir einen Bund auch schließen sollen mit Gott. 4 weeks ago, Pastor Rob preached about having this quiet time with God and how we should make a covenant with him. Das hat mich sehr angesprochen, weil ich auch in den letzten Monaten immer wieder im Hinterkopf gehört habe, du verbringst zu wenig Zeit mit Gott und hatte auch irgendwie ein schlechtes Gewissen dabei. And it really spoke to me because the weeks before, in my mind, I had a bad conscience and I always kept hearing this voice inside saying, you should spend more time with God. Also in diesem Gottesdienst hat mich das wirklich sehr angesprochen und ich habe mir auch gleich nachher in mein Handy täglich, also ab Montag 8 Uhr, Zeit mit Gott eingespeichert. Also wirklich die Worte Zeit mit Gott. And so from that Sunday on, that following Monday, I put in my cell phone, in my calendar, from 8 o'clock, I have my time with God. And that's every day. Ja, und Montag in der Früh, ich nehme meistens immer, weil ich eine Stunde in die Arbeit fahren muss, nehme ich mir immer was zum Lesen mit. And because I need an hour to get to work, I always take something to read. Und ich schaue da durchs Bücherregal und ziehe ein Buch raus. Ich wusste nicht, welches es ist. And I always take, I look at my bookshelf and I choose a book. I didn't know which one this one was. Und der Titel auf dem Buch heißt Zeit mit Gott. I just picked it out and the title is Time with God. Also, ja, da wusste ich, das ist einfach jetzt dran. Und ich habe dann sehr viel gelesen. Eben, ich brauche eine Stunde in der Arbeit. Ich habe das Buch dann also in 2 Stunden fertig gelesen. Es ist nicht so. And so the title of the book is Time with God. And so I started to read it on the way to work. It took me 2 hours to read it, get through it. Und ich hatte dann schon den ganzen Tag so eine Freude, dass ich jetzt diese Zeit wirklich mit Gott verbringen kann. And so the whole day I had such joy that I spent that time with the Lord. Und diese Entscheidung auch treffen muss. And I was so glad that I made this decision. Und der Untertitel, den wollte ich noch vorlesen, heißt Persönliche Anbetung öffnet den Himmel. And the subtitle of the book is Personal Worship Opens Up Heaven. Also wie ich dann die Stunde begonnen habe, bin ich auf meine Knien gegangen. And as I started to take this hour, I went on my knees. Habe einfach die Hände gehoben und Gott gelobt und gepreist. And I just raised my hands to him and started praising him and thanking him. Ich habe so eine Freude verspürt. Ich habe keine Bitte zu ihm geworfen. Ich habe einfach nur angebetet und gedankt, dass er mein Herr ist und dass ich im Buch des Lebens stehen darf. And I didn't give him any requests. I simply praised him and thanked him with all my heart. Also because I know that I am written in the book of life. Und er hat mich so gesegnet. Also ich habe das wirklich jetzt einen Monat gemacht und es ist so viel passiert. And he really blessed me so much. I've been doing this for a month now. And so many things have happened. Die ersten Wochen waren, also ich habe mich gefühlt wie auf Wolke 7. The first week I felt like I was in seventh heaven. Genauso wie ich Gott in mein Leben angenommen habe, war es auch so. Just like I felt when I received Christ in the beginning. Und er verwendet mich auch auf spezielle Weise jetzt immer mehr und stärker. And I see that he uses me more and more. Und ich glaube, das hängt eben damit zusammen, dass er meine Stärke ist durch die Zeit, die ich mit ihm verbringe. And I think it's because that he has become my strength during this time that I spend with him. Ich möchte nur kurz erzählen, was auch passiert. Ich bin auf Arbeitssuche, habe einige Bewerbungen weggeschickt. I was looking for work and I sent out a few resumes. Und habe dann eben auch Gott gebeten oder eigentlich das, was ich gebetet habe, war so. And I prayed. In Jesu Namen befehle ich einfach den Arbeitgebern, also ich habe Bewerbungen weggeschickt, befehle ich ihnen, dass sie sich bei mir melden. And so I prayed like this. I said, in the name of Jesus, I command that the people that I sent my resumes to, that they would respond. Und am nächsten Tag ruft mich jemand an. And the next day someone called me. Bei dieser Firma habe ich mich aber nicht beworben. Actually, I didn't even apply for work to this at this firm. Ja, und ich hatte auch schon ein Vorstellungsgespräch. And then I had an interview. Das ist sehr gut gelaufen. Ich weiß noch nicht, ob sie mich nehmen, aber. And I don't know. I had an interview. It went really well. I don't know if I got the job yet. Also das ist genau das, was ich machen möchte eigentlich. But this job is exactly what I'd like to do. Finanziell ist es auch ein Wahnsinn, ja, was ich da bekommen würde, und ich vertraue einfach auf Gott, was er da. And financially, it's really a great job as well. So I'm just trusting him for it. Ja, also diese Zeit mit Gott, ich möchte euch einfach nur weitergeben, das ist so wichtig, das sollte erste Priorität in ein Leben von jedem Menschen eigentlich sein, nicht nur von Christen. And this time with God is really, I just can only encourage you, it's the most important thing you can do in your life. Ja. Und zum Schluss möchte ich nur sagen, Jesus ist für uns am Kreuz gestorben, das ist sein Geschenk für jeden. Jesus died for us on the cross and that is his gift to each one of us. Er beschenkt uns das durch, wenn wir ihm jetzt Zeit schenken, unsere Zeit schenken. And when we give him the gift of our time, dann beschenkt er uns wieder. Also es ist Wahnsinn. Then he gives us so much. He gives us more gifts and more blessing. Man gewinnt nur, wenn man Zeit mit ihm verbringt. You only gain when you spend time with him. Thank you. Okay, I want to close with a story. Ich möchte mit einer Geschichte abschließen. I think this is from one of the Austrian newspapers. Das stammt, glaube ich, aus der Krone oder Kurier. And Axel will read it and Mary can translate it here. So schauen wir mal, ich werde das hier vorlesen und die Mary wird das übersetzen. Überschrieben Tag für Tag. This is called Day by Day. Die traurige Geschichte von Mann und Hund. The sad story of man and dog. Er hätte zuschauen müssen, wie sein Hund sterben muss. He had to watch as his dog died. Möglicherweise. Possibly. Jedenfalls war die Situation lebensgefährlich für den Hund. In any case, the situation was life-threatening for the dog. Ein Bahnübergang, ein nahender Zug. The railroad track and a train that was coming. Sie waren spazieren miteinander, der Mann und der Hund aus Mattighofen. They were walking together, the man and his dog, from Mattighofen. Wege, die sie gemeinsam gingen, der Mann und der beste Freund, dem man alles sagen kann, aber gar nichts sagen muss, weil er alles auch so versteht. The path that they went together, the man and his best friend, whom he could say anything to, but also didn't have to say anything because he understood. Der Hund plötzlich auf der anderen der falschen Seite des Bahngleises. The dog was suddenly on the wrong side of the track. Der Mann wollte ihn offenbar holen, retten. The man apparently wanted to save him. Sekunden und Sekundenbruchteile, die über Leben und Tod entschieden. Seconds and half seconds that decided over life and death. Eine falsche Entscheidung, ein Gefühl von Panik kann die Katastrophe bringen. A wrong decision, panicking, can bring a catastrophe. Sie hatten den Tag miteinander begonnen, früh morgens. They began the day together with each other early in the morning. Der Mann und der Hund beim Spazierengehen. The man and his dog as they walked. Ein Tag wie jeder andere. A day like any other. Bestimmt mit schönen Momenten, wie immer. Surely with nice moments, as always. Wie immer, wenn jemand mit seinem besten Freund unterwegs ist. As always when someone is with his best friend. Der Mann wollte den Hund retten und konnte ihn nicht mehr retten. The man wanted to save his dog, but couldn't. Der Mann wollte alles tun. This man wanted to do everything. Um den Freund noch zu retten. To save his friend. So wie sein Freund, der Hund, alles für den Mann getan hätte. Just like the dog would do anything for his friend, the man. Jederzeit. Always. Der Mann konnte den Hund nicht mehr retten. But the man could not save his dog. Und sich selber konnte er auch nicht mehr retten. And he couldn't save himself either. Was für eine traurige Geschichte. What a sad story. Schrecklicher Zufall, unerklärliches Schicksal. A terrible accident, undefinable destiny. Die letzten Minuten, Sekunden im Leben dieses Mannes. The last minutes and seconds of this man's life. So ein sinnloser Tod, so ein schrecklicher Tod. Such a senseless death, such a terrible death. Werden die Menschen denken, die den Mann vermissen? People will think this, who think about their friend, this man. Niemand weiß, was der Mann noch gedacht und gefühlt hat. No one knows what this man was thinking or feeling. Aber vielleicht ist so ein schrecklicher Tod trotzdem nicht der allerschrecklichste Tod. But perhaps such a terrible death is actually not so terrible. Wenn jemand sein Leben gegeben und verloren hat für seinen besten Freund. If someone gives his life and loses it for his best friend. Für einen Hund. For a dog. Gern würde man sich das Paradies so vorstellen. We would like to think that paradise is like this. Dass dort beide jetzt wieder beisammen sind. That both of them are together again. One thing for sure, the man was not indifferent. Eines ist sicher, dem Mann war das nicht gleichgültig. Toward his dog. Er war seinem Hund gegenüber nicht gleichgültig. God is not indifferent toward us. Gott ist uns gegenüber nicht gleichgültig. He sent Christ to come and die. Er hat Christus gesandt, auf dass er für uns and sterben. He is waiting every moment of every day for us to spend time with him. Und er wartet jeden Moment, jeden Tag darauf, dass wir einfach ihm die Zeit schenken. I think that this man gladly gave his life for this dog. Ich glaube, dass dieser Mann einfach mit Freude sein Leben für diesen Hund gegeben hat. I think he took the chance. Ich glaube, dass er dieses Risiko angegangen ist. Because like Rob Soprano said last week. Denn so wie Rob Soprano gesagt hat. We have to live out of reflex. Wir müssen einfach aus einem Instinkt heraus leben. We have to be willing to give our life. Wir müssen bereit sein, unser Leben hinzugeben. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, we thank you this morning. Vater im Himmel, wir danken dir heute früh. For being a personal God. Dass du ein ganz persönlicher Gott bist. I pray this morning, maybe there's somebody here. Ich bete heute früh, vielleicht ist jemand hier heute. And they don't know you. Und vielleicht kennt die Person dich nicht. Pray with me. Vielleicht betest du einfach and mit ask mir. God to come into your life. Und bitte Gott, in dein Leben hineinzukommen. Simple prayer. Ein ganz einfaches Gebet. Pray, God in heaven. Bete einfach Gott im Himmel. Forgive me. Vergib mir. And cleanse me of my sin. Reinige mich von meiner Sünde. All the things I do that are so selfish. All die Sachen, die ich mache, die so egoistisch und selbstsinnig sind. Wash me through the blood of Jesus. Wasche mich rein durch das Blut Jesu. Give me the gift of eternal life. Gib mir dieses Geschenk open des ewigen Lebens. Open my eyes. Öffne meine Augen. That I might see. Auf dass ich sehen kann. Please. Bitte. Deliver me from pride. Befreie mich vom Stolz. Show me how to humble myself. Zeig mir, wie ich mich demütigen kann. And for the church this morning, und für die Gemeinde. Lord, help us, Herr, hilf uns, to recognize pride. Dass wir Stolz erkennen. Help us to recognize the Holy Spirit speaking inside. Und dass wir auch erkennen, wenn der Heilige Geist in uns spricht. Who says that was pride? einfach sagt, du, das war stolz. Help us to see humility. Hilf uns, dass wir Demut sehen. As our friend. Dass wir es einfach als unseren Freund ansehen. As the door to your presence. Als eine Tür in deine Gegenwart. A virtue that we want to embrace for the rest of our life. Eine Tugend, die wir für den Rest unseres Lebens einfach umarmen wollen. Lord, bless this time as we celebrate your supper. Herr, segne diese Zeit, wenn wir jetzt das Abendmahl feiern.